bist nicht allein. Ich bin hier. Du bist nicht allein. Lass das immer durch deinen Kopf gehen. Du bist nicht allein. Genau das Gegenteil erzählen sie dir jeden Tag. Aber du bist nicht allein. Regierung, Autoritäten, sie alle wollen, dass du mich nicht mehr wahrnimmst, nicht mehr das Gegenüber siehst, nicht mehr das andere Ich. Du bist nicht allein, sage ich dir hier. Und du musst es wahrnehmen, du musst ausbrechen. Auch ich fühle mich allein. Auch ich fühle mich verlassen und verloren, aber ich sage dir, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Einsam die Stimme aufzuzeichnen, auch das ist allein. Aber es muss nicht allein sein, wenn wir anfangen zu reden. Es muss nicht allein sein, wenn wir anfangen, einen Stuhl zu machen, einen Tisch, einen Schrank, Essen zu kochen. Wenn wir anfangen, grüne Pflanzen zu pflanzen. Du bist nicht allein. Ich begegne dir überall. Und ich bin hier. Und ich bin dort. Und ich werde überall sein. Die Frage ist, wie du mich findest. Aber du bist nicht allein. All die Lügen, all den Glauben, all das, was dir dauernd erzählt wird. Du bist nicht allein, kann ich nur sagen. Sie haben die Hoffnung in dir zerstört, in mir auch. Du bist nicht allein.